lang her ist der letzte WXW-Podcast von wrestling-infos.de. Den lassen wir nun wieder aufleben und das mit euch interaktiv auf Twitch. Die Besetzung hat sich ebenfalls verändert. Mit Julian haben wir zwar an Expertise verloren, aber dafür keine Sympathie dazu gewonnen. Schön, dass du da bist. Ja, David, freut mich sehr, dass ich hier sein darf in meinem Stream und unserem Podcast. Ja, lange ist es her. Ich glaube, das letzte Mal gab es einen Podcast zu WXW beim Karat. War das ein Preview? Ja, stimmt. Ja, also noch gar nicht so lange her, aber dass es regelmäßig ist, was es hier wieder werden soll, das ist ja nochmal deutlich länger her. Also dabei kann ich mich schon gar nicht mehr dran zurückerinnern, wie lange das her ist. Das naja. Ist schon ein wenig her, ja. Für alle, die es bei YouTube, Spotify, ich weiß gar nicht, auf welchen Plattformen man uns sonst noch hören kann, Download, wie auch immer. Wir streamen das Ding auf Twitch. Das heißt, wir werden auch immer wieder auf Kommentare, außer auf die von Stunner94 eingehen. Und beantworten sollte es welche geben. Das heißt, je nach Beteiligung kann es interaktiver werden oder auch nicht. Nur, dass ihr euch nicht wundert, es ist dann schon etwas anders als der Whip-In-Podcast oder die Elite-Hour oder der Six-Sided-Talk. Ich glaube, mehr haben wir nicht, ne? Ich glaube, wir hatten eine Zeit lang noch Shuyaku. Ich weiß nicht, ob die noch aktiv sind. Glaube nicht. Naja, ist ja auch wurscht. Als unsere anderen Podcasts, weil das ist jetzt der einzige, den wir auch live streamen. Deswegen könnten auch Versprecher drin bleiben, weil wir ja jetzt nicht groß drin rumschneiden, aber wir geben natürlich unser Bestes. Und weil wir einsteigen, haben wir natürlich heute auch nicht unbedingt einen Zurückblick auf die letzte Show, die jetzt eh nicht so actionlastig war, sondern wollen uns heute mit Drive of Champions beschäftigen. Wir nehmen am Donnerstagabend auf. Die Show ist für uns quasi in 48 Stunden knapp. So ziemlich genau, ja. Ja, so genau. Da werden wir beide auch vor Ort sein mit noch ein paar anderen WI-Leuten und Plus Ones oder Twos in einem Fall. Genau, also wir werden es uns dann auch aus der Nähe anschauen und die Matchcard, zumindest 7 Matches stehen fest. Ja, ich habe mal ein bisschen rumgeschaut. Die einzig relevante News, die man vielleicht noch besprechen könnte, ist, vielleicht auch einfach als Info, WXW wird diesen Event nicht über Thriller TV ausstrahlen, weil es da wohl finanzielle Probleme geben soll. Man will das aber für die Zukunft prüfen. Hat mich grundsätzlich erstmal ein bisschen verwundert, weil ich dachte, man kriegt halt eh einen Fixpreis für so und so viele Shows, aber so wie sich das liest, scheint man da ja dann pro Show bezahlt zu werden. Oder wie verstehst du das? Ich habe das ehrlicherweise gar nicht mitbekommen. Und aber ich kann es mir schon vorstellen, wenn es bei Thriller, wie man es hört, ja wirklich nicht gut aussieht und das dann wirklich so ein Deal ist pro Show, gibt es dann die Knete, dass man sich da anders umschaut. Und ich glaube, mittlerweile streamt man ja auch sehr viel auf YouTube. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann vielleicht die Alternative wird. Ist es zumindest für diesen Event Deutsch und Englisch? Also Deutsch war ja immer auf YouTube, aber auf Englisch wurde es ja auf Thriller ausgestrahlt. Jetzt gibt es wohl 2 Streams über YouTube, einen auf Deutsch und auf Englisch. Ich weiß nicht, da bin ich technisch raus. Ich tippe mal, dass man den vielleicht auch einfach umstellen kann. Aber das war tatsächlich gerade die Komponente, die mich auch interessieren würde, ob das wirklich ein Stream ist und du kannst dann die Audiospur umschalten oder ob da wirklich 2 Streams parallel auf einem Channel laufen oder ob die einen zweiten Channel dafür einrichten müssen. Wir wissen es nicht. Wir werden es herausfinden, also nicht wir. Ja. Vielleicht nachträglich. Wir werden nächstes Mal auf jeden Fall bestimmt noch mal drüber quatschen. Ja. Ich denke. Wir haben 7 Matches auf der Karte und ich würde sagen, wir gehen sie mal nach Relevanz sortiert von unten nach oben durch. Ich habe mir zumindest Mühe gegeben, die relevanteren Matches nach unten zu packen, um den Spannungsbogen ein bisschen aufzubauen. Ein Match, mit dem ich persönlich sehr wenig anfangen kann. Ricky Marvin gegen Aigle LeBlanc. Ricky Marvin, ein Mann, glaube ich, aus Mexiko, wenn ich das richtig recherchiert habe, auf jeden Fall viel in Mexiko unterwegs, aber seit Mai auf Europa-Tour in Rumänien und ja in England unterwegs und jetzt halt auch das Match in Deutschland gegen Aigle LeBlanc, der ja wohl einen Vertrag bei WWE unterschrieben hat und der WXW jetzt wahrscheinlich nicht mehr allzu lang zur Verfügung stehen wird. Könnte ich mir auch vorstellen, irgendwas hatte ich da gelesen, dass er bald sein Abschiedsmatch hat bei in Frankreich, aber erst Ende August. Meinst du, man wird mit Aigle LeBlanc nochmal eine letzte Storyline starten? Ich meine, man hat, glaube ich, noch 3 Shows und das Festival, was ja auch noch Ende August ist. Ja, ich könnte mir schon vorstellen. Das ist Ende September. Entschuldigung. September, ne? Das ist dann schon danach. Nee, den kann man dann gar nicht mehr benutzen, genau. Aber ich glaube, 3 Shows gibt es halt. 3 Shows, größere Shows gibt es halt noch. Also ich könnte mir schon vorstellen, Aigle Blanc ist ja auf jeden Fall ein guter Wrestler, ein bekannter Name auch in Europa. Und sie wären schon sehr blöd, wenn sie ihn jetzt, nur weil er woanders unterschrieben hat und sicher weg sein wird, quasi fallen lassen oder nichts Gutes mehr geben. Also ich glaube, so ein paar Sachen waren da ja, glaube ich, auch noch offen mit, mit wem hat er sich denn in den Backstage-Segment immer noch gebieft? Wer war denn das? War das Eigentlich war es Ahura? Ahura, aber der hat ja auch andere Dinge zu tun. Wie gesagt, es gibt jetzt auch nur noch 3 Shows bis Ende August. Ja, es wird alles relativ knapp, Das wird relativ sehr eng, knapp. ne? Er hatte jetzt ja Also auch das Tag-Team Ahura. mit Michael Oku, Ja. wo sie auch gesagt haben, die werden die Titel schon noch holen. Vielleicht Auch da das noch. wird natürlich sehr knapp. Aber ja, da könnte man sagen, wenn Broken Rules gewinnen, Short könnte sie Top wieder verlieren. Theoretisch ginge das. Wenn man es denn machen will. Also es wäre Ja, natürlich ja. relativ offensichtlich, dass sie dann den Titel auch wieder abgeben müssten. Auch so ein bisschen Hot Potato Booking, ne? Ja, tatsächlich. Bin ich jetzt nicht so der Fan von. Richtung Ja. Ahura ist wahrscheinlich auch schwierig, weil so wie das aussieht, geht eher Richtung World Title eher. Statt nochmal in so eine Fehde mit Aigle Blanc. Ja, finde ich eine schwierige Situation, weil man da jetzt quasi die Pistole auf die Brust gesetzt bekommt und gesagt bekommt, okay, im August bin ich weg. Macht mit mir, was ihr wollt, so nach dem Motto. Und ja, ich denke aber, das Match gegen Ricky Marvin, den kenne ich jetzt nicht so gut. Ich kenne ihn noch von Lucha Underground, da ist er ein oder andere Mal als Bengala aufgetreten. Oha. Wenn er sich gut gehalten hat, der Mann ist jetzt auch schon Mitte 40, dann könnte das ein ansehnliches Match werden. Aigle Blanc ja auch sehr agil unterwegs, Ricky Marvin bzw. Bengala war es damals auch, wie ich es in Erinnerung habe. Erwarte ich mir ein Lucha-Match draus, muss ich sagen. Ja, scheint ja ein guter Mann zu sein, ne? Also ich glaube irgendwie knapp 2000 Matches oder 1800 Matches oder sowas. Ja, 1778. Über 1000 Mal in Japan aktiv gewesen. Das machst du ja auch jetzt nicht mal eben so nebenbei. Also da kommt sehr viel Erfahrung. Ja, ich bin gespannt. 12 Auftritte wohl schon in Deutschland gehabt. Ich habe ihn persönlich noch nie gesehen. Bin gespannt, aber ja, wenn da einer mit ein gutes Match absolvieren kann, dann Aigle Blanc, der meines Erachtens so ein bisschen blass in der Ausstrahlung ist, haha, Blanc. Naja, Ja. Sehr gut. aber gute Matches im Ring macht er ja schon. Also, ja, ich sag mal, um eine große WWE-Karriere zu starten, muss sich der Mann aber sicherlich in seiner Charakterarbeit steigern. Ich habe ja auch so ein bisschen die Vermutung, jetzt schweifen wir vielleicht ein bisschen ab, aber er und Mike D, glaube ich, haben ja zumindest WWE-Verträge unterschrieben, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Da wird doch jetzt ein NXT Europe kommen. Also das sind ja keine Leute, die du jetzt nach NXT schicken kannst. Also dafür sprechen ja beide kein gutes Englisch. Ja, ist sehr französischlastig. Der eine aus Belgien, der andere aus Frankreich. Ich bin da auch beinahe zu 100% sicher, dass man sich da NXT Europe mit aufbauen will. Also, finde ich schwierig, die irgendwie bei NXT zu etablieren, weil da brauchst du. Gut, Mike D könnte ich mir sogar noch vorstellen, weil das ist ja durchaus schon Mann, der kam gut rum. Liefert Ja, starke der Matches strahlt ab. halt auch, ne? Der hat ja auch Der für seine strahlt durchaus was Statur aus, ja. einfach auch krasse Matches so, ne? Aber Aigle Blanc liefert ja halt genau das, wonach er aussieht. So ist halt ein recht schlaksiger Typ, technisch gut, viel High Flying, aber ja, jetzt keiner, der dir eine Story gut erzählen Ja, das kann. ist es halt. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn sie ihn tatsächlich Richtung NXT in den USA schicken, dass er die Maske ablegen soll. Das ist ja auch immer so ein Thema mit WWE und maskierten Wrestlern aus aller Welt, dass da die Maske eher im Weg steht. Das haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Na, das Bedingung war jetzt zuletzt, glaube ich, bei El Hijo del Dr. Wagner Jr., Okay. der das deshalb abgelehnt hat, bei WWE zu unterschreiben. Das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, aber Aigle Blanc ist jetzt auch eher so ein Name, der wird nicht mit so einem riesigen Wow-Effekt bei NXT auftreten. Und wenn man jetzt hier zwei große Namen aus Europa verpflichtet, Richtung August, dann ist das schon ein Wink mit dem Zaunpfahl nach dem Motto, hey Leute, NXT Europe startet so Ende des Jahres. Und ich glaube, da sind wir jetzt schon sehr nah dran, ja. Was glaubst du, wird das für die europäische Szene bedeuten? Also gerade Großbritannien hatte ja immens damit zu kämpfen, ne? Neben all den Skandalen, die es da drüben auch gab, also die ja generell in der Wrestling-Szene gab, aber die ja gerade auch das Vereinigte Königreich sehr getroffen haben, so, aber ja, so ein Marktführer, der einfach Gehälter zahlen kann, die du hier nicht mal eben für eine Show auf den Tisch legen kannst. Ja, wir werden die Szenen wieder ordentlich zu knabbern haben. Da würde ich ganz stark von ausgehen, ehrlicherweise. Ich glaube, dass dann in den kommenden Jahren auch der Nachwuchs deutlich wichtiger und gefragter sein wird, als es aktuell ist. Die WWE bzw. NXT Europe wird dann einige Namen brauchen, einige gute Leute, natürlich auch so ein paar Mid-Kader, und wenn sie die fest verpflichten, wonach es ja aussieht dann, und dann auch Exklusivverträge anbieten können, dann ist der europäische Markt erstmal leergefegt. Kann natürlich auch gut sein, dass es ganz anders kommt und man nicht Exklusivverträge anbietet, dass die Leute dann trotzdem noch außerhalb antreten können. Das ist auch eine Option. Die finde ich Ja. für Europa vielleicht auch gar nicht so schlecht. Das würde nicht alles killen. Wäre Klar hast du gut. dann, genau, klar hast du dann sowas wie diese WWE-ID-Verträge, dass die WWE im Endeffekt dann ein Mitspracherecht hat, was die Leute machen dürfen, gegen wen sie verlieren dürfen, ne, sowas in die Richtung. Es würde den europäischen Wrestling-Markt aber nicht so sehr killen, wie es damals mit NXT UK und dem der Speaking-Out-Debatte war, weil das war ja schon wirklich. Europäisches Wrestling war so heiß wie nie damals, und ein Jahr später war wirklich, als würde es über den Friedhof laufen. Ja, bin gespannt. Ich meine, dass man halt sagt, dass Aigle Boys erstmal das letzte Match in Frankreich haben wird, spricht für mich erstmal gegen, also oder dafür, dass es Exklusivverträge sind. Ja, ich Vielleicht macht denke man mal, es auch das nur bei wird. ausgewählten Leuten, das kann ja auch gut sein. Ja, ich würde mich freuen, weil ich meine, grundsätzlich ist es ja für die Wrestler eine gute Sache, wenn du halt ein relativ festes, größeres Gehalt bekommst. Es ist halt jetzt nur für die Leute, die jetzt auch gerne mal zur WXW oder meinetwegen nach APC oder Schlag mich tot, ne, Body Slam oder was auch immer gehen, ist es dann natürlich schade, wenn da immer wieder Leute, die sich dann ein bisschen durchsetzen, relativ schnell weg sind, so, ne? Also dann hast du dann irgendwann entweder die ganz jungen Leute und halt die Routiniers, sag ich mal, die dir keiner mehr wegholt, so, ne? Also ein Tischer, glaube ich, ne, der hat jetzt seine Wrestling-Schule aufgebaut, der wird ja halt vorhanden bleiben, aber gerade diese guten jüngeren Leute, wo du dann gerade irgendwie mit warm geworden bist, auch jetzt vielleicht ein Elia Blum oder so, sind dann vielleicht auf Sicht einfach weg. Und das ist dann natürlich schade, weil du dann bei aller Mühe irgendwie auch, ja, dann wieder von Show zu Show buchst und nicht so richtig die Geschichten erzählen kannst, wenn die Leute halt immer wieder abhanden kommen. Ja, das ist die Gefahr, die auf jeden Fall Richtung Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres auf uns zukommt. Und ja, gut, WXW ist ja jetzt auch keine kleine Liga. Ich denke mal, die werden da schon versuchen, auch anzugehen. Da könnten dann aber im Endeffekt die Zuschauer drunter leiden, weil wenn WXW mehr Gehälter zahlen muss, höhere Gehälter zahlen muss, dann werden wir auch für Karten tiefer in die Taschen greifen müssen. Und ich finde die Kartenpreise, ne, Die sind jetzt schon echt. also, ne, ja, es Ja. ist ja schon recht hoch gegangen, so. Also ich finde, wenn dir dann noch die besten Leute irgendwie am Ende fehlen und du dann trotzdem mit den Preisen hochgehen musst, irgendwann wird es für eine Liga dann auch wirklich schwer. Ja, also ich sehe jetzt die Gefahr jetzt bei der WXW noch nicht so, dass die drunter leiden, beziehungsweise die da sagen, Leute, wir können uns das nicht mehr Ja, leisten, wir machen also wenn die zu, aber WXW, glaube ich, drunter leidet und zumacht, dann ist Wrestling tot, weil ja. das ist ja schon einfach die, ich denke mal, auch umsatzstärkste und größte Liga, die wir in Deutschland nun mal haben und auch in Europa eine der Würde schon größeren. sagen, Kontinentaleuropa Ja, fällt kontinental mir auf jeden jetzt Fall, keine halt größere ein, nee, ehrlicherweise. Großbritannien hast du halt noch, ne? Aber also sowas wie RevPro und Progress, genau. genau, sowas. Ich weiß nicht, diese schottische ICW, glaube ich. Bestimmt, Keine Ahnung, wie groß die sind noch. Aber ja, da gibt es vielleicht auch noch ein paar. Aber ja, wenn es WXW wirklich schlecht geht, dann glaube ich, wird es eng für Indie-Wrestling. Naja. keine schönen Hätte ich nicht, Aussichten. nicht gedacht, dass wir aus dem ersten Match so viel rausziehen können. Ja. Ein Mann, der nämlich schon in Amerika unterschrieben hat, ist Leon Slater. Und den werden wir aber auch zu sehen kommen. Der hat keinen Exklusivvertrag bei TNA. Nee, offensichtlich nicht. Der war ja auch schon beim Karat vor Ort. Der hat mir sehr gut gefallen. Ich mag den. Der ist ein Supermann im Ring. Der gefällt mir echt klasse. Wenn man ihn Ich, empfängt, ja. wenn man ihn denn fängt und nicht mit dem Gesicht voran auf den Hallenboden aufklatscht aus 3, 4, 5 Metern Höhe. Ja, aber die Gefahr sehe ich jetzt nicht einerseits, weil kein Gerüst da steht, wo er hochklettern kann. Sei denn, er geht auf die VIP-Tribüne hoch. Und Bitte andererseits, nicht. ich glaube, Ahura fängt ihn. Ja, aber beim 1 gegen 1 wird es nicht den krassen Spot Nee, geben, nee, ich von glaube nicht. der Höhe. Genau, du hast es gesagt, gegen Ahura. Ja, wird, glaube ich, ein hochklassiges Match. Ich persönlich gehe davon einem dreckigen Ahura-Sieg aus, zur Abwechslung mal. Denn Ahura hat sich in letzter Zeit mit vielen Leuten angelegt, hat die Fehde gegen Aigle Blanc. Ja, ich will gar nicht sagen unbedingt gewonnen, aber irgendwie sich so durchgewuselt und gewieselt. Ich denke, dass er das gleiche mit Leon Slater machen wird, denn im letzten Backstage-Vlog hat er sich ja auch so ein bisschen mit Ilya Bloom angelegt, der ja die Chance hat, Unified World Wrestling Champion zu werden. Und sollte das passieren, glaube ich, kennen wir da einfach den nächsten Herausforderer. Und das wird ja in eher näherer Zukunft als fernerer Zukunft Uhura sein, oder? Da würde ich ganz stark von ausgehen. Das würde ich sogar fast schon als sicher aufschreiben, ehrlicherweise. Ja. Die Backstage-Segmente, Uhura, der gegen Ilya Bloom shootet, der gegen Manders shootet, also der ist da mit im Geschehen in Richtung World Title und wird sich hier, denke ich, auch, ja, vermutlich, wie du sagst, einen dreckigen Sieg holen, aber ich würde auf jeden Fall sagen, einen Sieg holen. Nach einem sehr guten Match. Stand ja auch im Karat-Finale. Also, genau. Ne, hat ja schon mal dran geschnuppert. An Manders, an dem World Title. Und am Main Event, ja. Ja, sowieso, ja. Genau, One Fall, auch das Match ist für einen Fall. Uhura ist ja eigentlich würde ich sagen, vom Auftreten her absolut Heel. Aber so wie er das spielt, wird er von den Fans irgendwie auch wieder gefeiert. Ich weiß gar nicht, wie man ihn einsortieren soll. Es ist jetzt nicht so dieser klassische Arschloch-Heel. Ich wüsste überhaupt nicht, wie man ihn einordnet. So. Es ist irgendwie so das perfekte Zwischending, ne? Also ja. Die Fans mögen ihn, weil er auch so ein bisschen vielleicht nahbar ist, glaube ich, ein gutes Wort, weil er so nachvollziehbar handelt bei manchen Sachen und einfach versucht, sinnvolle Sachen zu machen. Das ist ja auch bei einem Wrestler nicht selbstverständlich. Gerade bei einem Heel. Ja, genau. Dass er sinnvolle Sachen macht, wo man jetzt auch als Otto-Normal-Zuschauer sagt, ja, hätte ich genauso gemacht. Ich hätte ihm auch die Maske gedreht, dass er nicht sehen kann. Ich hätte davon profitiert von dem und dem Eingriff oder mit der Ablenkung hätte ich es gemacht. Ja, es ist nachvollziehbar. Es sind viele Aktionen, aber das Publikum ist irgendwie schon, wie du schon sagst, dahinter und sieht vielleicht einfach auch, dass es realistisch ist. Ja, also er ist nicht nur böse um das Böse sein wollens. So, ne? Das ist schon mal, gerade im Indie-Wrestling finde ich sehr angenehm, da haben wir ja schon deutlich schlimmere Dinge erlebt, ja. Also wie gesagt, ich denke, das wird der nächste Mann sein, der hier auf jeden Fall in der Main-Event-Szene dann ankommen wird. Einer, der da schon war, auch mit einem Karat-Sieg, ist Lawrence Roman, der aber krass abgestürzt ist, finde ich, jetzt absolut irgendwie in der Midcard feststeckt und als Mentor jetzt eher von Nick Schreier fungiert. Es gibt jetzt ein Six-Person-Tag-Team-Match am Samstag. Lawrence Roman mit Nick Schreier und Stephanie Mays gegen Jay Nero und KXS. Und ich muss sagen, das Backstage, also ich mag KXS total. Ich glaube, du auch. Ja, also Mudo Tischer sind großartig. Absolut. Aber das, ich weiß nicht, du hast ihn ja auch gesehen, den Backstage-Vlog. Richtig? Mhm. Ja, ist schon ein bisschen her, aber ja. Ja, aber du wirst dich dann erinnern an das Segment mit Tischer und Mudo und wo sie sich halt, ich sage jetzt einfach mal, ein bisschen drüber aufgeregt haben, dass Stephanie Mays Jay Nero nach ihrem Match auf die Beine geholfen hat. Da reden wir dann wieder, genau das ist eigentlich das Gegenbeispiel, da reden wir von, ich bin jetzt böse, um böse zu sein. Also das ist total unlogisch. Also wie sehr willst du es dir aus den Haaren saugen, dass du auf irgendwas sauer bist? So, also du hast ja nach dem Match, also die kann doch von alleine aufstehen. Warum hast du der geholfen? Deswegen hauen wir dir jetzt eine rein. So, was? Was für eine respektlose Gegner, deinem Gegner die Hand zu reichen. Ja, unfassbar. Also, das habe ich halt überhaupt nicht verstanden. So, also ich weiß, dass man Jay Nero jetzt heel turnt damit und die wahrscheinlich auch irgendwie ein Programm mit Mace oder keine Ahnung. Vielleicht will man da jetzt auch mit denen über Kreuz hat mehrere Sachen machen. Tischer Mudo ja auch als Tech-Team unterwegs, so die sich jetzt aber auch schon länger gerade mit Nick Schreier angelegt haben, war es halt Lawrence Roman auf den Plan ruft, weil der so ein bisschen den Mentor gibt, alles gut. Aber die Herleitung Stephanie Mays damit reinzubekommen, war schon ein bisschen sehr weit hergeholt, ja, ja. Das ist richtig. Ja. Ich meine, vorhin auch gesehen zu haben, dass das Match gar nicht auf der Main-Card landet, sondern das Fight Forever-Match sein wird, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Also das wird in der Pre-Show stattfinden. Tischer in der Pre-Show finde ich schon wild. Irgendwie. Das ist schon, ja, ich werde das gerade nochmal überprüfen, nicht, dass ich jetzt hier tatsächlich Quatsch erzähle. Ist tatsächlich das Fight Forever Match, ja. Ah, verrückt. Absolut. Ich meine, das Match ist, also, gut, ich sag mal, zumindest das erste Match, was wir besprochen hatten hier mit Engle Blanc und, ich glaube, Ricky Marvis. Marvin. Ja. genau. Das hätte ich mir auch noch in der Pre-Show vorstellen können. Die anderen sind tatsächlich auch etwas, die ich jetzt nicht da reingesetzt hätte. Also das kann man auch sicherlich gut da reinsetzen. Finde ich gerade bei Tischer trotzdem ein bisschen wild. Irgendwie ist schon so. Ist eigentlich schon der größte Name in diesem Match. Der einer der größten Stars in Deutschland. Ich würde sagen, der größte Name im Kontinentaleuropa eigentlich, wenn man ehrlich ist, den in eine Pre-Show zu setzen. Ja, gut, mutig. Aber klar, kann man machen. Vielleicht haben dann einige Leute Bock, T-Shirts zu sehen und kaufen dann für 10 Euro nochmal rein in YouTube. Ich weiß es nicht. Kostet ja 10 Euro pro Monat da, das Abo. Aber das Fight Forever Match ist ja kostenlos. Ja, ja, ich sag das ja, aber vielleicht so. Werden die dann so angefixt, dass sie dann sagen, ach komm, dann hole ich mir das. So. Vielleicht ist das der Hintergrund, man weiß es nicht. Ja, wer gewinnt denn? Ach, ich wünsche mir KXS und Jay Nero ehrlicherweise und das halte ich ehrlicherweise auch für realistisch, muss ich sagen. Glaube ich auch. Ich glaube, dass vor allem Jay Nero jetzt durch diesen Heel-Turn auch so ein bisschen mehr Charaktertiefe bekommen sollte und bekommen wird. Und ein Sieg wäre da schon förderlich. Wird die sich denn dann noch, also KXS so richtig anschließen mit T-Shirt und allem drum und dran und Outfit? Fände ich cool, ehrlicherweise. Die hat auch was, ne? Ja, auf jeden Fall. Ist so ein bisschen, ich habe sie, glaube ich, schon mal verglichen mit einer, was hatte ich gesagt? Einer etwas eingelaufenen Shayna Baszler. Ich finde die vom Stil aber sehr interessant. Die hat einen coolen Look und die wird, glaube ich, auch von der Art, wie sie im Ring auftritt, gut bei KXS mit reinpassen. Und Ostdeutschland, ne? Alle drei kommen ja aus dem Osten. Ja, alle sechs. Also ich weiß nicht, Mace nicht, die kommen aus Nürnberg. Mace, aber die anderen, alle fünf bis auf Mace, stimmt, ja, kommen aus dem Osten. Aber Roman und Schreier sind ja beide aus der Wrestling-Schule von Tischer. Ne, aber wie gesagt, ich könnte mir vor allem dadurch, dass die drei KXS und Jay Nero ja wirklich aus dem Osten kommen, dass sie sich vielleicht auch langfristig so ein bisschen zusammenschließen und dann auch so ein bisschen durch Deutschland touren. Ja. Ich fand aber sehr lustig, wie man halt Schreier in diese ganze Fehde so reingebracht hat, in den Backstage-Segmenten, hatte er immer seinen Koffer da liegen und immer hat sich da KXS dann darüber aufgeregt, dass die Sachen nicht geklappt haben und immer seinen Koffer durch die Gegend geworfen, wodurch dann immer alle Sachen rausgefallen sind. Das war irgendwie so ein Running Gag, der sich halt über so ein paar Folgen zu... Sowas mag ich halt, ne? Das sind so Kleinigkeiten, aber so eine gewisse Konstanz, die du so beibehältst. Sowas mag ich halt total, ne? Das ist aber auch so ein bisschen... Ich möchte jetzt nicht sagen, das Problem an KXS für mich, aber nicht unbedingt förderlich bei manchen Sachen, ne? Ob sie diese Witze erzählen und sowas, diese ganzen Flachwitze. Die sind super witzig. Ich liebe das total. Aber die beiden versuchen ja schon, so einen etwas ernsteren Charakter zu verkörpern. Und das ist ja wirklich das genaue Gegenteil davon. Ich weiß nicht, ob sie sich da so ein bisschen, ja, zu weit von dieser Seriosität entfernen. Das ist ein bisschen die Frage, wo sie hinwollen irgendwie. Ja, das ist auch schwierig zu sagen, weil beide ja auch super oft in Singles-Matches auftreten. Und selbst als man dachte, die greifen jetzt mal Richtung Tag-Team-Titel an, dann kurz darauf war das Karat, glaube ich, einer im Turnier drin, der andere in Ambition. Ja. Und seitdem ja auch hin und wieder mal ein Tag-Team-Match und dann doch nichts. Also irgendwie, man möchte was starten mit den beiden als Tag-Team und dann nächste Woche denkt man sich wieder, vielleicht dann doch nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, irgendwie ist es gerade das Booking um Mudo rum sowieso. Ist eigentlich schon seit ich WXW verfolge, so ein bisschen, ich will sagen, merkwürdig. Also man weiß nicht so ganz genau, wo man hin will. Also man hält, glaube ich, schon irgendwie Stücke auf ihn und gibt ihm ja auch teilweise coole Matches, aber irgendwie gibt man dem auch nie so den Push. Ne? Ja, er wird gerade kommentiert, dass Julian Flachwitze mag, aber man muss sagen, die versteht er halt wenigstens. Das ist richtig. Ja. Und da habe ich auch mehr als drei von. Ach, okay. Grüße auch an El Brando. Guten Tag, herzlich willkommen. Du bist im Live-Podcast zu WXW. Quiet on the set. ja, wir sind uns also einig, KXS wird wahrscheinlich gewinnen. Ich sag, Jay Nero holt auch den entscheidenden Pin gegen Lawrence Roman. Er ist Intergender-Wrestling auch, ne? Das finde ich auch im Vergleich zu anderen Ligen sehr schön, dass hier auch die Frauen gegen die Männer antreten und dass da nicht diese dämliche Regel ist, ja, wenn die Frau auf der einen Seite reinwechselt, dann muss die auf der anderen Seite auch dazu kommen. Also das... Das haben wir bei AEW jetzt auch ein bisschen gelockert tatsächlich. Also ich will es gar nicht abschweifen, aber gerade jetzt mit den Death Riders, Willow Nightingale und so weiter, das gefällt mir auch sehr viel besser als dieses, oh nein, die haben gewechselt, ja. Kannst auch zwei getrennte Matches machen und guckst am Ende, ob es 1-1 oder 2-0. Aber das führt dir zu weit. Ich gebe dir vollkommen recht, Intergender Wrestling ist sehr viel sinnvoll. Gerade, ich glaube, also in früheren, ganz früheren Ausgaben schon von WXW-Podcasts, haben wir schon darüber gesprochen, dass die Tiefe an Frauen in Europa einfach auch ein Problem ist und es dann ja irgendwie auch logisch ist, dass du ja, nicht eine eigene Frauendivision aufbauen kannst, so. Ja, das ist auch im Nachhinein, würde ich sagen, eine gute Entscheidung gewesen, den Women's Title mit dem World Title quasi zu vereinen. Natürlich hast du dann jetzt an der Spitze weniger Women's Matches von Bedeutung, sag ich mal. Aber du hast halt leider auch eine sehr dünn besetzte Women's Division generell. Mace und Nero sind ja jetzt schon die Namen, die regelmäßig bei WXW auftreten. Ansonsten, ehrlicherweise, fallen mir da jetzt nicht so viele ein. Baby Allison hatten wir noch, aber die gibt es Schon nicht länger mehr, nicht sag ich mehr, mal. Ja, also zumindest jetzt zeitlich, keine Ahnung, was so los ist. Sonst fiel mir da auch nichts ein. Halt Fly-Ins, aber selbst genau, sonst die. hast du halt aus Dänemark, aus Frankreich, so aus den Nachbarländern halt, ne, die. Aber auch da, ganz ehrlich, wen hast du da? Also, du hattest mal ab und zu hier Eva Kolle, also ne, so ein paar Ungarn, dann hattest du noch Eva Average, so, aber die war ja auch jetzt ewig nicht mehr da. Selbst aus dem UK tust du dich ja schwer, da Leute regelmäßig ranzuholen, sondern Gut, Anita Vaughan, du okay, die hast ist ja schon oft Enita da, Vaughn. Ja, die ne? hattest du noch. Und Genau, aber ansonsten halt bei Debbie, ansonsten. genau, Debbie Keitel, Pascal sagt es auch gerade, ja, dass ich die jetzt nicht drauf gekommen bin, ist auch eine Schande eigentlich, ne? Zweimal interviewt Und komplett vergessen. und komplett So verdrängt. schnell gibt David seine Frauen ab. Das ist Naja. jetzt unangenehm. Ich sage nur nicht für wen. Naja, gut, was auch unangenehm war, wir hatten es damals im Podcast, ich glaube sogar mit, wie viel war ich? Nee, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer dabei war. Wir hatten auf jeden Fall im Podcast drüber gesprochen. Metehan kam zurück beim Karat, hielt eine ewig und 3 Tage lange Promo, sagt, er will jetzt für seine Familie European Champion werden und ne, weil, weiß ich nicht, die haben ihn aus dem Tiefpunkt geholt und er will das für seine Familie machen, denn die haben ihm vom Tiefpunkt rausgeholfen, deswegen will er es jetzt für seine Familie machen, denn die haben ihn über den Tiefpunkt den Weg und oh, ja, also so ging es wirklich sehr, sehr lang. Und jetzt deutete alles darauf hin, dass er diesen vakant erklärten Titel holt und verliert gegen Marius Al-Ani. Und jetzt frage ich mich, bitte? Man muss dazu sagen, sein eigentlicher Gegner war ja Mike DiVecchio, der sich aber durch eine Verletzung, der durch eine Verletzung nicht antreten konnte, der Ja. bisherige Champion, und Al-Ani ist dann in dieses Match, wo der Titel dann neu ausgekämpft wurde, quasi ja reingerutscht als Überraschungsgegner. Ja, so, genau. Der kam dann irgendwie zurück und naja, erzählt man da jetzt dann nochmal den Helden-Arc? Also, oh, ich bin jetzt gescheitert, aber ich kämpfe mich hoch mit Hilfe der Fans und das ist ja meine zweite Familie und am Ende kann ich Marius Al-Ani dann doch besiegen oder was hat man da jetzt vor? Für mich riecht das tatsächlich eher nach dem kompletten Gegenteil, dass er irgendwann. Also für mich ist Metehan einfach ein typischer Heel. Einfach von der Art, wie er sich präsentiert. Ja, Alles an ihm gebe ich dir schreit recht. Heel. Das stimmt. Und ich denke, dass man da wirklich die andere Route fährt, dass man über die Verzweiflungsschiene geht, und dann vielleicht irgendwann der große Turn kommt und er sich den Titel auf schmutzige Weise vielleicht mit einer wirklichen Familie, also ne, Wrestling-Familie, die sie sich holt, Meine, irgendwelche die hat er ja schon mal Unterstützer. gehabt. Da wird Pascal, glaube ich, mehr zu sagen können. Aber es gab ja mal die Truppe auch um. Metehan, ich weiß gerade Hm, nicht, wie die heißt, ich glaube, Esel oder Esel, so. ja, genau, irgendwie sowas. Ja, genau, vielleicht gibt es da wieder was in die Richtung. Man hat ja auch schon mal Eitaj Bahar, nicht Beitaj, Eitaj Bahar, so rum, auch schon mal bei der WXW. Auch Rambo war schon mal da, auch den, wenn ich den jetzt überhaupt nicht brauche, aber ich glaube, das waren ja auch immer mal wieder Weggefährten, die man für sowas natürlich auch mal holen könnte. Wobei ich bei Eitaj gar nicht weiß, ob der noch überhaupt was macht, aber ja, so grundsätzlich würde ihm das, glaube ich, deutlich besser zu Gesicht stehen als halt dieses Facige. Ja, das passt irgendwie einfach so von der Art nicht. Ne? Er hat einfach so diesen heeligen Auftritt, immer wenn er reinkommt und ich ihn sehe. Typisches Heel-Verhalten. Also Deswegen. Eitaj ist auf jeden Fall noch aktiv, sehe ich gerade. Also hat dieses Jahr schon 18 Matches geworkt. Okay. Ja, also den gäbe es auf jeden Fall noch. Da würde ich mich auch freuen, den habe ich immer ganz gerne gesehen. Ja, Bobby Ganz gibt es noch, aber ich würde ihn jetzt nicht als ordentlichen Main-Eventer bezeichnen. Jörn Simmons, lange nicht mehr Schon von lange nicht gehört. mehr. Also der ist noch häufig in den Niederlanden, hatte ich mal letztens gesehen. Aber sonst so außerhalb der Heimat quasi gar nicht mehr. Ja, merkwürdig, ich weiß nicht. Also man kriegt ja auch nicht immer alles mit, ob da was vorgefallen ist oder keine Ahnung. Ich meine, es ist ja Ob er ein. sich persönlich zurückzieht und nicht mehr so weit raus will, Hat kann ja auch auch mal eine, sein. also hat ja auch, glaube ich, auch mal eine, ja, ich glaube, es war auch eine Blinddarm-OP. Also ist eigentlich nichts Schlimmeres, aber ja, du hast recht, Niederlande, Belgien, vor allem Niederlande. Ja, hat dieses Jahr auch noch nicht so viel gemacht. 9 Matches, ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er die Karriere so ein bisschen zurückfährt. Ich weiß gar nicht, wie alt der geworden ist inzwischen. 33, also jetzt eigentlich noch Ja, nicht geht so alt. eigentlich. In der Ja. Blüte seines Lebens. Levaniel auch länger nicht mehr. Ja, Levaniel war das letzte Mal da gegen Mike Karat? D. Das müsste das Karat nach 2 oder so gewesen Ja, sein, wo er genau. innerhalb von 15 Sekunden oder so verloren hat. Der Wenn mich jetzt nicht Europameister. alles täuscht. Genau, seit da war ja der Dings Europameister. Ja, so, genau. Ja, Bobby, ganz eigenwillig, ja. Also es gibt schon noch sicherlich andere, kommen wir vielleicht gleich auch noch zu, gibt ja auch Nachwuchs. Ja. Genau, aber Bobby Ganz, du hast ihn angesprochen, lustigerweise, denn er tritt jetzt gegen Meteran an. Ja, Bobby Ganz ja wieder zurück zu seinem King of Smoke-Style-Gimmick. Ein Gimmick, was an Cringigkeit schwer zu überbieten ist, meines Erachtens. Aber er hat seine Fans, man muss es ihm lassen. Es gibt immer noch Leute, die ihn anfeuern in der Halle, auch wenn wir da, glaube ich, beide nicht unbedingt zugehören. Aber wo geht es mit Bobby Ganz hin? Geht er nochmal wirklich Richtung Main Event? Es ist so ein bisschen dasselbe, was ich bei KXS oder wie du schon sagtest, bei Mudo beobachte. Es ist auch so dieses Hin und Her, man weiß nicht so ganz, wohin mit ihm. Wenn es jetzt Richtung Meteor ist, vielleicht nochmal European Title. Auch, ja, du hast absolut recht, ist auch nicht mein Lieblingswrestler bei der WXW. Würde ich auch gerne eine Raucherpause nehmen, obwohl ich gar nicht rauche. ja, ich bin einfach kein Fan. Also. Ich könnte mir vorstellen, dass er nochmal in der Midcard ein bisschen was zu tun bekommt, European Title, ein Shotgun Title vielleicht sogar noch. Und da wäre jetzt ein Match gegen Metan, ist natürlich schon mal eine erste Annäherung, da wieder hinzukommen. Die beiden dann irgendwann um die European. Ich meine, Bobby Ganz und Meta haben, glaube ich, auch eine größere Vorgeschichte, aber das ist halt auch vor meiner WXW-Zeit gewesen. Ja, von meiner aus. Ja, das wüsste Pascal jetzt alles. Im Detail wahrscheinlich. Grüße gehen raus. Ist auch im Chat gerade. Die gehen ja, ganz schön weit, die Grüße. die gehen nicht so weit, genau. Ja, wer gewinnt denn? Das ist mal gemein, ich kann ja mal dich fragen, aber. Ja, also ich würde zugunsten der in meinem Kopf gesponnenen Metehan-Story, dass er sehr verzweifelt irgendwann seine Familie dazu holt, würde ich hier auf Bobby Ganz tippen. Dass der sich hier den Sieg holt und Metehan ein bisschen weiter in den Abgrund stößt. Und Bobby Ganz dann halt eben vielleicht sogar früher den Schritt Richtung European Title macht, als Meteor dann tut. Ich glaube, dass Metean gewinnen wird und sich erstmal nochmal ein Rematch um diesen Titel besorgt, was er dann vielleicht wieder verliert, um dann diesen Weg zu gehen. Auch eine Option, ja. Das glaube ich, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man gar nicht vorhat, Metean unbedingt direkt zum Heel zu turnen, nachdem man ihn ja gerade erst quasi als Face zurückgebracht hat. Ja, vielleicht will man es erstmal ein bisschen laufen lassen. Klar, kann auch gut Ja, sein, durchaus. und vielleicht gucken, ob er doch noch bei den Zuschauern ankommt. Ja, nach dieser Promo beim Karat, die man auch in drei aufteilen könnte und beziehungsweise was dreimal zurückgespult wurde, Ja, kommt ja bei mir nicht mehr gut an Sprung in der unbedingt. Platte. Ja. Ja. Ja. Naja, gut. European Championship ist ein gutes Stichwort, denn Marius Al-Ani ist auch da. Den habe ich, glaube ich, wirklich keine Ahnung, wie lange nicht mehr live gesehen. Ich weiß gar nicht, wann der das letzte Mal in Oberhausen war. Ich glaube, bei meinem allerersten Karat war er der, hatte das Alternate Four-Way gewonnen. Na, guck mal. So, und dann habe ich ihn, glaube ich, wirklich ein paar Mal gesehen, gerade an den Wochenenden und ansonsten super rar gewesen. Aber jetzt sogar mit Gürtel, den er jetzt Samstag wohl auch verteidigen wird, gegen einen Mann, der auch, glaube ich, einen Vertrag bei WWE unterschrieben hat, wenn ich das jetzt nicht ganz falsch im Kopf habe. Aber Hatte ich bin er? mir ziemlich sicher, dass So sei er auch bei WWE unterschrieben hat. Ja, So sei er ja auch wirklich ein richtig guter junger Wrestler. Der hat auch hier beim Einzug, der wird, also dem können wir auch Hallo sagen, weil der hat ja beim Einzug auch wirklich, der ist ja durch jede Stuhlreihe gehüpft, glaube ich. Und also nicht so wie Psycho-Clown, aber der ist Der ja ist auch über die wirklich, Stühle reingehüpft. der ist über die Stühle, ja. Also der ist wirklich auch einmal durch die komplette Halle gerannt, so gefühlt. Ja, sehr unterhaltsamer. Fehlt schon noch ein bisschen was so in der Ausstrahlung, aber der gibt sich Mühe, sehr gut im Ring. Ja, aber ich glaube, unlogisch, dass er jetzt hier, oder unrealistisch, dass er jetzt hier den Titel gewinnen wird. Ja, tatsächlich, ich habe gerade mal nachgeschaut. Er wird wohl auch oder hat auch seinen Vertrag bei WWE unterschrieben. Auch Richtung Herbst, auch im September, also ein weiteres Zeichen für NXT Ja. Europe dann. Ja, wie du schon sagst, er wird den Titel nicht gewinnen, Al-Ani wird den verteidigen. Den habe ich auch schon ewig nicht gesehen. Ich glaube, live das letzte Mal dürfte sogar bei der NEW damals noch gewesen sein. Oha. Das müsste so um 2018, 19 gewesen sein. Auf jeden Fall schon ein gutes Stück her. Ja, kann man sagen. Und ich habe es tatsächlich nur nebenbei offen gehabt. Das war, glaube ich, bei der Fans Appreciation Night, das letzte große Event der WXW, als er zurückkehrte. Wie gesagt, ich habe es nur nebenbei aufgehabt, aber ich glaube, die Reaktionen waren ja auch recht verhalten bei ihm. Ja, ich meine, es war noch einer, ja, keine Ahnung, letztes Mal, ich gucke gerade nach, der war letztes Jahr auch bei der Fan Appreciation Night, da hat er gegen Ahura gewrestelt. Das war aber auch in Frankfurt, keine Ahnung, ob er da vielleicht mehr Verbindung zu hat, aber wenn halt jemand kommt, der, ja, seit einiger Zeit, also ich scroll hier gerade runter, wirklich lange, lange nicht bei der WXW war, und der jetzt auch keiner ist, wo du jetzt sagst, so, boah, super krass, dass der jetzt zurückkommt, was habe ich den vermisst, so, ja, weiß ich halt auch nicht, was man sich da erwartet. Also, wie gesagt, mich hat es auch komplett überrascht, dass er den Titel holt. Also, da hätte ich Geld drauf gewettet, dass das nicht passiert. Also, warum Marius Alani? Also, eigentlich ist das ja schon fast eine Backpfeife für Meteor. Ja, auf jeden Fall. Irgendwo schon. Dadurch, dass halt Mike DiVecchio damals verletzt ausgefallen ist, muss es ja auch eine sehr kurzfristige Lösung gewesen sein. Und ich habe nicht das Gefühl, dass da so viel Story hinter steckt. Das heißt, es wird wirklich so gewesen sein, wir brauchen Ersatz, wir nehmen den. Ja. Und dann gewinnt er. Ja, ich habe übrigens nochmal nachgeguckt, er hat gar nicht das Alternate Four-Way gewonnen, sondern er war der die erste Runde gewonnen hat und sich dann verletzt hat. So rum war's. Ah, okay, Ja. verstehe. Ja, aber auch sonst, ich gucke gerade mal so ein bisschen durch seine WXW-History seit 2021, nicht mehr Genau, regelmäßig, das dann nur meine noch ich. vereinzelt und Und jetzt dann kommt direkt er mit halt dem wieder, Titel. so, er hat halt nicht, also weiß nicht, er hat jetzt auch nicht irgendwie so die Ausstrahlung, wo ich jetzt sage, so, ne, also weiß nicht, gibt genug andere, wo ich sagen würde, aber cool, dass er wieder da ist. Ja, aber der sieht halt sportlich aus, so macht sein Ding, macht auch eine gute Leistung im Ring. Aber jetzt niemand, wo irgendeiner, glaube ich, sagt, endlich ist er wieder da. Er ist halt trotzdem zumindest in Deutschland, ich weiß jetzt nicht, wie es in Europa allgemein ist, aber in Deutschland ist er zumindest immer noch ein Name. Ne? Er ist ja schon ewig dabei, ist ja auch für, ich sag mal, für den Mainstream vielleicht auch einer, den man schon mal gehört hat durch seine Ninja Warrior, Ausflüge damals. Also ist jetzt aber trotzdem weit davon entfernt, von einem Tischer. Also der ist dann doch nochmal eine Stufe drüber. Ja, ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Der wird den Titel auf jeden Fall verteidigen. Und dann bin ich mal gespannt, was sein Weg bei der WXW mit dem European Title sein wird. Ja, jetzt auf jeden Fall dann schon mal mehr Matches in diesem Jahr für WXW gemacht als gefühlt in den letzten 4 Jahren zusammen. Oder 3 zumindest. Ja, mal gucken. Ich denke, das ist wirklich eine Sache, wo wir jetzt nicht viel spekulieren können, sondern man wirklich sagen muss, da müssen wir jetzt einfach abwarten, was man da vorhat und wo es hingehen soll. Da fehlt mir wirklich gerade auch noch jede Fantasie. Entschuldigung. So, haben wir schon nur noch 2 Matches, denn das erste Titelmatch haben wir schon abgefrühstückt. Tag-Team-Titel. Anil Magic und Norman Harras. Ja, Norman Harras musste ja aufgrund der Verletzung von Alex Duke einen neuen Partner finden. Und mit wem kann man besser Geschäfte machen als mit dem Vorwerk-Vorstand? Robin Christopher Vorwerk, der ihm Anil Magic zur Verfügung gestellt und endlich mal wieder Titel, Gold, Silber, was auch immer, im Hause der High Performer Limited. Hat mich ein bisschen überrascht, das Match gegen Planet Gojira. Dreiska hat ja gesagt, ihr könntet euren Titel mal aufs Spiel setzen, wo ja Norman Harris überhaupt nicht begeistert war. Aber aus irgendeinem Grund, der sich mir noch nicht erschlossen hat, hat Robin Christopher Vorwerk gesagt, eigentlich ist das eine gute Idee und eigentlich vermute ich jetzt, dass da irgendein, also das wird kein cleanes Finish werden. Interessant. Okay. Ja, ich bin da auch so ein bisschen. Also ich finde dieses Match auf dem Papier finde ich super eindeutig, dass Planet Gojira hier eigentlich gewinnen muss als das eingespielte Tag-Team gegen zwei, die ja so gesehen nur durch diese finanzielle Zusammenarbeit hier zusammen antreten, wo ja eigentlich nicht besonders viel Teamchemie sein kann. Und jetzt, wo du das gerade so ansprichst, könnte ich mir vielleicht einen Heel-Turn von Mark Empire vorstellen? Aber jetzt Der schon? sich. Ah, ich weiß nicht. Also, Planet Gojira gibt es jetzt auch schon eine Zeit lang. So, seit 2024, erste Match war im Dezember Glaube, weil so 24, halbes Jahr gibt es ganz. sie. Ja, aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass er so ein bisschen. im Hintergrund steht bei oder hinter 30er, was jetzt, ne, ist jetzt keine Schande, 30er ist ein ich glaube, das Mann. Ist auch, vielleicht ist das auch der Grund für das Tech-Team, dass man das gerade vielleicht 30er in Empire auch jemand sieht, den er ein bisschen mit aufbauen will. Da, glaube ich, ist der Weg eigentlich noch nicht abgeschlossen. Ah, ich weiß es nicht. Also, du aber hast gut, schon recht, irgendwas letztes, muss da passieren. Er war jetzt letztes Mal auch nicht da. Ja, Stett wird auch gesagt, ob es eine gute Idee ist, jetzt noch mehr Tech-Teams zu streichen. Bin ich jetzt auch, also das sehe ich jetzt eher auch nicht. Also ich meine, ich sehe eher die High Performer Limited, die ja einige Leute haben, wo es vielleicht auch einfach den einen oder anderen Eingriff geben kann. Vielleicht auch nochmal ein neues Mitglied für die High Performer oder so. Oder zumindest halt eine Schummelei durch Robin Christopher Vorwerk oder so. Also das altbekannte Muster, was wir bei... Ja, ich weiß nicht, ich finde es halt, also entweder es ist halt super unlogisch, dass halt der Heel-Manager sagt, ja, kein Problem, ihr habt ein Tag-Team-Match, also ein Titel-Match. Also wie gesagt, irgendwas muss meines Erachtens passieren. Ja, irgendwas... Ob so krass wie ein Heel-Turn, weiß ich nicht. Ja, vielleicht ja wirklich irgendeine Überraschungsverpflichtung für das Team oder... Ich habe ehrlich keine Ahnung. Also wie gesagt, auf dem Papier sieht es für mich ziemlich eindeutig aus, dass Planet Gojira hier die Titel holen müssen. Wenn es sauber abläuft, wenn es nicht sauber abläuft, dann, klar, geht es an die Titelverteidiger in dem Fall. Ja, ich bin gespannt und hoffe aufs Beste für uns. Aber was Pascal schon sagt, Tag-Team streichen ist ja wirklich, die Tag-Team-Division ist ja wirklich sehr dünn geworden, auch bei der WXW. Also, ja, ich meine, du hattest halt mit wirklich Glück hier mit wie hieß es, Youngblood, ne, dass die beiden auf Explosion sind und die wirklich einen coolen Run auch bei der WXW hatten, aber die sind nun mal weg, so mit Manders und Shire hast du natürlich keine Leute, die du irgendwie lange vor Ort hast. Eigentlich hast du ja fast nur noch die beiden. Ja, alles andere ist ja so ein bisschen zusammengewürfelt. Klar, du hast auch KXS, ne, natürlich, die hättest du noch irgendwie, vielleicht könntest du aus Roman und Shire auch noch irgendwas machen, keine Ahnung, aber so richtig gut aufgebaut, ja, ich meine, man sieht es ja schon auch daran, dass das letzte Titelmatch hatten ja, glaube ich, dann hier Oku und Aigle Blanc, zusammengewürfeltes genau. Team, ja. Sehr random, sehr zusammengewürfelt. Ich glaube, im Backstage-Vlog irgendwie als Team aufgebaut. Nicht wirklich viel In-Ring-Erfahrung zusammen als Tag-Team. Ja, es ist sehr dünn. Vielleicht schließt man die Titel ja mit irgendwelchen anderen zusammen. Nein. ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Aber ja. Teams auflösen ist keine gute Idee, aber irgendwas, da sind wir uns, glaube ich, einig, muss in diesem Match passieren. Ja, wie gesagt, gerade nach dem Backstage-Vlog. Das ist unlogisch. Wenn es jetzt das, ne, wenn es jetzt wer anders angesetzt hätte, wäre ich da eher bei dir. Würde ich auch sagen, das gewinnt jetzt diesmal der Planet Gojira, aber dadurch, dass es halt der Vorwerk so bereitwillig irgendwie dann auch zugestimmt hat, sehe ich da irgendwas passieren. Ich bin gespannt. Aber allein für den Witz von Dreisker nach dem Motto, Anil Marek verliert einen Titel öfter, als er ihn gewinnen kann, fände ich es schon witzig, den Titelwechsel zu sehen. Das war echt ein guter Spruch. Ja. Der war trocken. Das war mein Humor. Der war echt gut. Herr Dreisker auch einfach echt gut, so gerade was Promos und auch so. Auch ein angeht. Ziemliches Gesamtpaket. Ne? Im Ring wirklich ein guter, in den Promos ein guter. Ja. Also, top Mann, und das sage ich nicht, weil ich Angst vor ihm habe. Ja, ja. So, apropos Angst, vor wem ich vielleicht doch Angst hätte, wenn ich ihm denn im Ring gegenüberstehen würde, ist der eine, den man Manders nennt. Was der da an Lariats auspackt, stopp, da kaust du erstmal 2 Wochen nur noch Suppe. Wenn du überhaupt irgendwas kaust. Ja, mit Einlage. Der hat auf jeden Fall, ist momentan unser Unified World Wrestling Champion. Ich fürchte aber, sehr ich es Ilya Bloom vielleicht auch gönne, dass seine Regentschaft jetzt vorbeigeht. Denn er ist nun mal leider US-Amerikaner. Und das sage ich jetzt nicht aufgrund der politischen Zustände dort, sondern weil der Weg nach Deutschland einfach sehr, sehr weit ist. ich denke, er wird die Titel hier jetzt abgeben. Wie gesagt, mit Ahura steht ja auch der nächste Herausforderer irgendwie schon auch in den Startlöchern. Ja, das Einzige, was mich ein bisschen abschreckt, ist, es ist ein Texas Deathmatch. Irgendwie schreit das auch so ein bisschen danach, dass halt Manders den Titel verteidigt, aber ich glaube nicht dran. Also, es würde mich sehr wundern, weil er müsste ja nochmal kommen, um den Titel dann niederzulegen. Oder es fliegt halt mal jemand nach Amerika und nimmt ihn den da ab. Keine Ahnung, ginge natürlich auch, aber eigentlich, ja, eigentlich muss Ilya Bloom das hier gewinnen. Hat er jetzt auch letztes Mal gegen ihn halt verloren, ne? Also, ja. Ja, ich gucke gerade so auf die nächsten Matches, beziehungsweise die nächsten Events der WXW. Das ist ja jetzt nach Drive of Champions erst nächsten Monat wieder Broken Rules in Frankfurt. Ja, eigentlich haben die nur eine pro Monat jetzt an, wo was passieren kann. Ja, weil sonst hätte ich nämlich gesagt, gut, wir wissen ja, dass Manders jetzt im Juni wieder ein bisschen mehr in Europa vorhatte. Das hat er, glaube ich, im Interview gesagt damals. Okay. Aber ob Ja, er wenn es bis jetzt noch eine Juli gibt, ne? bleibt, weiß ich Ja. halt nicht, ne? Also das ist dann so die Frage. Sonst bin ich da absolut bei dir. Der Titel muss natürlich wieder auf jemanden wechseln, der dann regelmäßig hier auftreten kann. Man, das ist ja gerade in den Staaten. Der kommt, glaube ich, jetzt dieses Wochenende rüber. Okay. Für seinen nächsten Europatrip. Wie lange der dauert, ob er dann danach nochmal zurückkommt, ist natürlich nochmal eine andere Frage, die wir auch nicht beantworten können. Was ich halt in Interviews immer wieder, also ich schweife jetzt wieder ganz kurz ab, aber was ich immer wieder mitbekomme, so von den US-Amerikanern oder halt generell Leuten, die von außerhalb reinfliegen, dass sie es, glaube ich, sehr genießen, auch von der deutschen oder europäischen Publikum aufzutreten. Also wie positiv eigentlich alle, ne? Und da habe ich, klar, sagst du das manchmal auch so, wenn ich die Sache hast, den Fans noch was zu sagen, natürlich würde ich da auch dann bin ich professionell und sagen, ja, klar, die Fans, Tolle super, Fans, danke, super Leute. blablabla, ne? Ja. Aber ich habe schon den Eindruck, dass das für viele was Besonderes ist, weil ich glaube, in Amerika bist du vielleicht einfach so ein 0815-Dulli teilweise. Bei Männern glaube ich das gar nicht unbedingt, aber so, ich glaube, die Anerkennung, so diese Beliebtheit, die er ja in Deutschland auch wirklich hat, so die Fans mögen den ja, du siehst es ja auch im Merch und so, Ja, sind ja absolut. echt immer lange Schlangen bei dem und ich glaube, ist ja auch einfach ein cooler Typ, so, der überhaupt keine Kontrolle über sein E-Mail-Postfach hat. aber ein total netter Kerl, irgendwie, mit dem ich ja auch, glaube ich, jeden Abend noch, ob ich wollte oder nicht, gefühlt nach Karat gequatscht habe, weil man sich zufällig sah und weiß ich nicht, der hat ja da auch keine Berührungsängste und weiß einfach so nahbar und ich glaube, das genießt er halt auch richtig und das fällt mir halt öfter aus, weil wo du sagtest jetzt, du weißt nicht, ob der wiederkommt. Ich glaube, so Leute. Die freuen sich richtig, wenn sie vielleicht zwei, dreimal im Jahr echt schaffen, ein paar Wochen nach Europa zu kommen, um da ein paar Dinge zu machen, weil das hier vielleicht auch nochmal was ganz, ganz Besonderes ist. So. Ja, also ich glaube schon, dass er prinzipiell auf jeden Fall nochmal zurückkommt, aber Ja, wir haben ich ja auch noch ein glaube Festival. nicht während des aktuellen World Title Runs. Also ich Nee, glaube, das der glaube ich muss auch nicht. langsam Ende finden. Und wie du schon sagst, das Festival im Herbst, da gehe ich schon fast davon aus, dass er da zumindest in einem der Turniere stehen wird. Wahrscheinlich nicht im Moments-Turnier, aber in den beiden anderen kann ich, in den beiden anderen kann ich es mir gut vorstellen. Entweder, ich glaube, es ist ein Tag-Team, ja, Tag-Team One Called und Martha. das Tag-Team-Turnier oder das König der Catcher-Turniere. Entweder im Tag-Team-Turnier mit Shia zusammen und die kommen nochmal rüber oder im König der Catcher-Turnier alleine. Kann ich mir absolut vorstellen. Ist ein super beliebter Typ hier in Europa. Und wie du schon sagst, ich glaube, vor allem bei der WXW würde ich fast schon sagen, sind die Fans ja auch wirklich, entweder sie stehen hinter einem und feuern komplett an, oder es gibt vielleicht ein bisschen mehr als Höflichkeitsapplaus. Also es ist ja wirklich nie Ja, so wirklich diese das langsamen Mittelding. Claps gibt es dann Ja, halt, ne? genau. Wenn du Ist so zwei immer hast. So. ganz oder gar nicht. Also so ein Graubereich, so ein Mittelding, das gibt es ja irgendwie gar nicht. Und Mann, das ist ja einer, der ist ja wirklich noch mal über dem Maximum drüber. Also der kommt ja wirklich herausragend gut an. Hat auch ein geiles Paket, so allein das Theme, so mit dem Ja. Kaminfeuer gefühlt und da knallt da dieser erste Ton rein und so, das ist schon, da Ich bist du glaube, schon so, die ah, machen auch cool. extra noch mal lauter dann. Das haben sie ja bei Amboss damals auch gemacht mit diesem ersten Dö-dö. Das haben sie auch auf Maximum gedreht, dass du von deinem Stuhl gekippt bist. Dann haben sie es ja leiser gedreht. Jedes Mal. Ja. Da wissen sie schon, wie sie das machen Der wollen. Ambus hieß ja nicht umsonst am Bass. Ja, und genau, ich glaube dazu. Ich hoffe auf einen Titelwechsel, ehrlicherweise. Ilja Blum ist jetzt einer, den hat Da man sollten wir auch noch drüber reden, über. stimmt. Ja, Er ne? mit so einem Warum Menders geht da gibt's der noch. Gibt ja mal Menders? einen zweiten, Wahnsinn. ja. Ilja Blum ist ja wirklich über die letzten ein, zwei Jahre, ja doch 2 Jahre, würde ich sagen, ne? Ist ja doch immer weiter nach vorne gerutscht, immer in wichtigere Positionen. Man hat ihm immer Vertrauen auch ausgesprochen. Da habe ich auch so im Interview und auch nach dem Interview kann ich nicht alles erzählen, aber man hat doch mehr Vertrauen in ihn investiert und er auch mehr Zeit ins Wrestling investiert. Deswegen wäre, glaube ich, ein guter Punkt, um ihm jetzt hier auch einen großen Main Event Spot zu geben und auch den World Title mal an ihn weiterzureichen. Ist ja auch einer, der sich genau wie Manders über die Begeisterung der Zuschauer nicht beklagen kann. Also die stehen ja auch immer hinter ihm. Ein absoluter Fan-Favorite und Bei dem Match bin ich mal sehr gespannt. Die Stipulation macht mich ein bisschen nervös. Ja, ne, das finde ich nämlich auch. Also Texas Deathmatch mit One Cold Man, das bin eigentlich nur noch Matt Doc Connelly. Mit Ja, seiner Kette. stimmt, stimmt. Ja, aber ich gebe dir recht, ich meine, es könnte halt, also ich habe mir schon eigentlich gedacht, dass ich den Titel nicht sofort gewinne, weil es irgendwie früh ist und keine Ahnung. Es ist halt super schade, dass wir die Fehde mit Tian hier nicht bekommen haben, wo sie heißt. Es ist so ein bisschen wie MJF gegen Adam Cole, schon wieder ein AEW-Vergleich, aber so, du baust alles eigentlich echt gut auf, um da den Riesenhöhepunkt zu feiern, und dann verletzt sich Tihani schwer. Das ist natürlich echt schade gewesen. Die haben das Beste draus gemacht mit Blumen, aber irgendwie haben sie ihn halt eigentlich auch komplett hingehalten. So, ne? Wenn man ehrlich ist, so, ja, hat er jetzt irgendwie nicht so die ganz krassen Matches zuletzt gehabt, aber ist halt auch schwierig. So klar, er hatte das Titelmatch da mit Mandas, so, aber davor musste man dann irgendwie alles so ein bisschen, ja, überspielen. Hat dann ein Match mit Thomas Shire gehabt und Adam Priest und Cara Noir und ne, alles gut, alles toll, aber irgendwie, es war halt klar, wir überbrücken jetzt einfach nur. Und das ist eigentlich total schade gewesen, weil das haben sie wirklich gut aufgebaut. Ja, ich glaube, Aber vielleicht bekommen bisschen. wir das ja, entschuldige, wenn Ilya Blum den Titel hat, vielleicht kommt Tian hier dann auch bald zurück. Ich meine, kein Plan, wie schwer der verletzt ist und so, aber ich habe mir sagen lassen, dass man ihn auch schon wieder bei der einen oder anderen Trainingseinheit gesehen hat, zumindest mit Gewichten. ohne jetzt viel aus dem Nähkästchen zu plaudern. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass der Comeback vielleicht gar nicht mehr so weit weg ist. Aber das sind jetzt wirklich nur Gerüchte, das weiß ich nicht. Nee. Also würde mich natürlich freuen, wenn die Fehde dann auch noch mal weitergeht, dass Tiani sich seinen Titel zurückholen will. Und das wäre natürlich passend mit Blume als Champion. Ja, wie gesagt, das Texas Deathmatch stört mich da, ne? Also das ist ja wirklich eigentlich so ein Ding, das. Kann man das eigentlich nicht verlieren, Ja, das sieht ja. doof aus, wenn Mandas sowas verliert, ne? Auf der Ja. anderen Seite hast du natürlich auch einen Ilya Blum, der sich auch im Steel Cage Match damals mit Tihani nicht gescheut hat. Auch den Schritt weiterzugehen, über die Regeln hinauszutreten und auch mal ein bisschen Vielleicht brutaler ist es zu das auch werden. nochmal, dass er hier einfach nochmal den Schritt mehr gehen soll. Ja, also ich denke schon, dass wir eventuell auch das ein oder andere, den einen oder anderen Cut sehen werden. Ja, da gehe ich ganz stark von Schnitt aus. mit der Rasierklinge, Ja, ja. ja, ja. Wow, ob das mit der Rasierklinge ist oder auf den guten alten harten Weg, das wird sich herausstellen, vor allem bei Bleibt einem jedem selbst Mandas. überlassen. Ja. Ja, da würde ich jetzt nicht unbedingt immer vom Blading ausgehen. Nee, aber ich erwarte da eine Schlacht, also Texas Deathmatch, das wird durch die ganze Halle wahrscheinlich gehen. Das ist ja auch sehr persönlich geworden seit dem Karat mit den beiden. Ich könnte mir auch vorstellen, No DQ, dass sich da Ahura vielleicht irgendwie mit einmischen könnte oder zumindest ein genaues Auge drauf wird. Hoffe ich aber nicht drauf. Ja. Nee, ich bin gespannt, was uns da erwartet und hoffe auf einen Titelwechsel und tippe auch auf einen Titelwechsel. Ja, ich würde auch auf den Titelwechsel tippen. Ich bin da aber nicht so sehr bei 100% halt wegen des Matches, aber Ja. ja, wir werden sehen. Ja, ich hoffe einfach, also, dass wir nicht in Tag Team Match und World Title irgendwie so super viele Eingriffe sehen. In einem von beiden ja, aber wenn du jetzt sagst, ihr habt im Tag Team Match halt irgendwie was Krasses, wo irgendwas passiert, der oder der kommt oder dies oder das, dann lass das Texas Deathmatch einfach straight durchgehen, egal wie du es machst. So, ich finde sowas immer mal cool. Aber wenn es halt dann alle wichtigen Matches oder zumindest die beiden wichtigsten haben, finde ich es dann schon wieder so ein bisschen Abwechslung finde ich dann schon schön. Und eigentlich hätte es Mandas gegen Blumen auch verdient, Ja, irgendwie fair und absolut. square durchzugehen, weil, wie du es halt sagst, ich gerade, also WXW schafft ja auch durch den Backstage-Vlog, der echt eine gute Idee war, viele Fäden ja wirklich einfach auch mal aufzubauen, wie es ja für Indie-Promotions echt selten ist, so, ne? Also, aber dadurch, dass du irgendwie Backstage noch ein paar Geschichten erzählen kannst und so, hast du ja schon das Gefühl, dass das alles einen Rahmen hat und einen roten Faden und blablabla. Ja, von daher finde ich es schön, wenn irgendwie die Story dann relativ fair abgeschlossen wird. Ja, finde ich auch durch diese. Es ist ja schon so ein bisschen. Ah, wie drückt man das aus? Die Fehde zwischen Blue und Manders war ja doch sehr dadurch geprägt, dass Manders nicht immer da war. Und trotzdem hat man gemerkt, dass Blue ja doch von ihm auch beeinflusst ist. Ne, dass er die Delay Rate auch gerne eingesetzt hat, genau wie Ahura. Ne, dass wir da in die Richtung nochmal gehen. Ja, also ich bin Ja. da absolut bei dir, das ist ein cleanes Finish. Ich jetzt ehrlicherweise auch nicht hundertprozentig davon aus, dass Ahura da eingreift, kann ich mir Ja, aber es nicht könnte so ganz sein. Also, vorstellen. Also nee, ich, eigentlich ne? nicht. Nicht Eigentlich nicht. unbedingt, eigentlich nicht. Ja. Ja, nee, das Match hat definitiv ein Kies Ende verdient und wer auch immer von beiden den Titel danach hochhält, ich hoffe auf Blumen, aber ich bin mir sicher, dass das ein gutes Match wird und dass wir dann Ahura als nächsten Gegner sehen werden. Ja, wie gesagt, der ist in Stellung gebracht, da müsstest du gar nicht mehr so wahnsinnig viel machen. Hat ihm ja auch jetzt beim Backstage-Vlog gesagt, er sollte mal von seinem Spot als Number One Contender zurücktreten, weil er noch nicht reif dafür ist und hat da versucht, Zweifel zu säen und bla bla bla. Also da ist eigentlich schon alles für vorbereitet. Ja. Julian, David. Ich bin am Ende meiner Notizen angelangt. Das ist gut, wir sind auch am Ende der Card angelangt. Das ist ja perfekt, dann habe ich ja schon mal nichts übersehen. Da würde ich sagen, danke an alle, die jetzt noch mit dabei waren. Und ich sehe auch im Chat hat eine riesen Party stattgefunden. Dafür möchte ich mich auch nochmal bedanken. Da blinkt und blonkt alles hin und her. Wir sehen uns im Haus Union erstmal. Da kann man auch ein bisschen Werbung für machen, denn die Küche von denen ist wirklich fantastisch. Ja. Also wer mal in Oberhausen zu der Show geht, nehmt euch 2 Stunden mehr und esst da vorher und trinkt was. Nette Leute, gutes Essen. Kann man wirklich empfehlen. Von der Turbine, fußläufig erreichbar, genau. Wenn ihr auch wenn ihr 3 Stunden vor der Show parkt, könnt ihr schon an der Schlange vorbeigehen, weil die ersten Leute schon sitzen, warum auch immer. Könnt ihr noch zuwinken, während ihr dann noch essen geht. Ja. Genau. Wir sehen uns auf jeden Fall im Haus Union. Den einen oder anderen im Chat sehen wir auch im Haus Union oder und spätestens dann in der Halle. Ja, Samstag ist es soweit. Ich habe keinen Plan, wie wir das machen mit dem Podcast, ob wir den mittig zwischen den Shows dann aufnehmen, wo wir weder von der ersten Show noch was wissen und von der anderen noch gar nicht vorbereitet sind. Keine Ahnung. Ich denke mir, wir warten auf jeden Fall den Backstage-Vlog ab und dann schauen wir einfach mal, wie wir das machen. Dann finden wir einen neuen besprechen wir dann. Genau. Wir so wird es jetzt in Zukunft ablaufen. Genau, das wird jetzt regelmäßig passieren. Toi, toi, toi. Ja. Kommentare und alles weitere gerne in die Kommentarspalten auf Startseite, Forum, YouTube. Ja, mehr haben wir nicht. Und schaut nächstes Mal auch gerne bei Twitch mit rein, seid live dabei und ja, auf der Startseite werden wir den ganz bestimmt, denke ich mal, wird Julian den verlinken. Da gehe ich mal von aus, dass ich das machen werde, wenn ich das nicht vergesse. Ja. Aber ansonsten einfach mal Wrestling-Infos hinter Twitch eingeben, dann findet ihr uns auch. Wir sind erkennbar an unserem WI-Logo. Alles klar. Gut, Julian, hat sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass wir ein wenig drüber reden konnten. Ich bin direkt ein bisschen mehr gehypt vor Samstag. Ja, ich auch. Ich habe wirklich Bock drauf. Auch jetzt, wenn wir mit so einer großen Gruppe da sind, das wird auf jeden Fall cool. Wir werden unseren Spaß haben, da bin ich mir sicher. Ich werde meinen Spaß haben und das ist das Allerwichtigste. Genau, und ich glaube, bei der Card, wir haben jetzt gerade nochmal drüber gesprochen. Ich bin jetzt auch gehypter und habe jetzt auch noch mehr Bock als sowieso schon. Also, alles klar. Wird ein cooles Besser wie jetzt nicht. Mit dieser Positivität würde ich sagen, dir gebühren gleich die letzten Worte. Aber ich sage schon mal, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ja, wir sehen uns am Samstag in der Halle oder beim nächsten Stream, bei den nächsten Westside Stories. Bis zum nächsten Mal.